Was ist Rap? Pure Leidenschaft, ne viel Liebe, die ich reinsteck. Was ist Dreck? Ne Hure, die Leidenschaft für Money. Verdammt, und sie ist Mami. Dad weg von daheim. Schlaghieb und zu wenig Respekt. Was ist weg und fehlt? Wahrscheinlich mehr als nur Dad und auf jemanden, der Junge zählt. Also hat er die Wahl zweier Seiten dieser Medaille, die er wählt. Er hat die Wahl, auf die Scheiße zu bauen, die er hört. Dort fühlt er sich sicher. Oder er hat die Wahl, drauf zu schießen. Ich musste mir das anhören und mittrauern, weil es stört. Reden ist Silber und Schweigen Gold. Deswegen geht es mir selber so. Ich will teilen und halt. Halt mich fest an den Bildern dieser Zeit, die mich erinnern. Und ich konnte, um es so zu schildern, noch so richtig trümmern. Außer die Zeit, die kalt macht und mein Geist bringt zum Verkrümmern. Ich will die Hoffnung nicht entschwinden sehen, wenn ich Raps mache, damit sie mich verstehen. Fragen schießen mir durch den Kopf. Ich sitze hier ohne was zu sagen und irgendwo auf dieser Welt macht jemand mal sein Maul auf und riskiert einen Schuss in den Kopf. Was würde ich tun, wenn ich könnte? Was würde ich tun, wenn ich keine Wahl hätte? Wohin soll ich rennen? Von was trennen? Wenn ich auf eine Zahl setze, Gebiete wegen Kriegen brennen. Eine Frage, die mir durch den Kopf schießt. Was könnten die dazu verdienen, die in diesen Kriegen gewinnen? Bitte Gott, gib mir Kraft zu vergessen. Denn ich will vergeben. Doch stattdessen hab ich nur die Dämmerung und Nacht um für Licht. In dieser dunklen Welt, in der Menschen leben, zu beten und mich von diesem Wack zu trennen. Kein Gedanke auf dieser Welt kann von Menschenhand gemacht sein. Ich meine jetzt mal ehrlich, wirklich gefährlich, kracht mein Rhyme. Sag ich's ehrlich, sein zum Schein, bring diesen feinen Style zum Bleiben, kein Scheinen. Ihr solltet nur noch sagen, dieser Typ, der das hier peilt, in unendlich hart geklungenen Rhymes zum Auszeichnen. Was Punchlines angeht, hab ich euch gefressen wie beim Frühstück des Smacks und Crunch rein, weil ich jeden von euch durchbroke, da ich auf euch drauf beiß. SpongeBob, der die Bong robbt und robbt diesen Song Rock und den Rest schockt, ist der, wie die Pest kommt. Das hier sollte reichen, damit das Sehen eurer Test stoppt. Ein stämmiges Gewicht, so wie sein stämmiges Gewicht euch zum Schreien bringt, da keiner mehr die Bongs mobbt. Also Wut raus, ach so, gut raus, bis die Glut auslischt, weil du nur mal siehst, wie du drauf bist. Genieße, mein Freunde, fliege auf dem Brett, dass dein Flügel ausbricht. Halt euch fern von diesen Affen, die diese Purses nie raffen. Ich muss sie vergessen, also zünd den Jay an, roll den Schein und lass uns einpaffen. Hau rein, bau von meiner Hood zu Hood, von Nachbarschaft zu Nachbarschaft. Ich bleib so lange ich kann, wach und lebe, was ich bin. Wie gesagt, früher oder später, als Opfer oder Täter. Ich bleibe auf ewig Shoe-Player. Bleib in diesem Game des Lebens, mein Paar zur Runde. Köpfe smart, die nächste Stunde, die vergeht nach Minuten und Sekunden. Wenn wir Köpfe hier schieben und schließe so die Wunde wie ein Dog. Die ich erkunde und heule wie ein Dog. Zum Mond in der Nacht im Dunkeln. Mondschein bestehen, bringen durch die Mitternacht wie ein Wolf die Augen zum Funkeln. Der blutige Pfad gerade entkommen. So gute Menschen kommen davon leider ab, ohne Ziele in den Träumen zu finden und haben nur blutiges Geld gewonnen. Thank you.